Local squad gang. Where? Nigga. Where? Nigga. Forschen die Boostep-Liegestütz. Kaffer auf Sattler, paar Beats gepickt. Fühl mich als sicher, wenn die Kappe tiefer sind. Brust auf Staatsanwalt, mies gefickt. Member sicher, will die Party schneller. Guck Pakete, Weller, sagt, wann geht's mir besser. Block, man sieht Urinio, wird nicht niemals ändern. Step ins Fenster, braucht mehr Geld für Benzer. Ist die Party lila, will den Jarak Nina. Bruder, straight Afrika, Bretter, Kopf und Sieber. Ronaldo, Lima, Brasiliano, Kicker. Flex im gelben Trikot, illegal Verdiener. Cash. Im Kreise des Shaitan, wie nicht legal oder viel Geld illegal. Bretter weiter, bis ich groß verdiene. Bruder, Fokus halt, yeah. Nur der Kokasin. Yeah. Wie nicht legal oder viel Geld illegal. Teufel macht Druck, guck, der Hunger will fatal. Wie nicht legal oder viel Geld illegal. Yeah. Sag, wie nicht legal oder viel Geld illegal. Tachos, Amjas, Handschellen, Habis, Jahre, Einschluss, wie nicht illegal. Sag, wenig legal oder viel Geld illegal. Tachos, Amjas, Handschellen, Habis, Jahre, Einschluss, wenig illegal. Hey. Ich will wenig legal oder viel Geld illegal. Ich will wenig legal oder viel Geld illegal. Dunkle Nächte, Puto, Brechgesetze, stand auf bis zum Ende. Lokus kennt kein Schwäche. Kaputte Köpfe, Kombos gegen Wände. Zeigt die wahren Taten, lass ein Ungewelle. Pacher machen oder Zeit verschwenden. Draußen hocken oder Einzelzelle. Habis, Mabis, Fieber, Silberketten. Kräfte messen, Bapa, Einzelkämpfen. Loco, Member, Sattag, eins, die Echten. Fassungshilfe, guck die Seiten flexen. Die Zähne, Bretter, muss mein Zeichen setzen. Gang, Member, lass die Fäuste sprechen. Ich sag wenig legal oder viel Geld illegal. Tachos, Amjas, Handschellen, Habis, Jahre, Einschluss, wenig illegal. Yeah. Sag wenig legal oder viel Geld illegal. Tachos, Amjas, Handschellen, Habis, Jahre, Einschluss, wenig illegal. Hey. Ich will wenig legal oder viel Geld illegal. Inshallah, bald mein Money heller. Ich will wenig legal oder viel Geld illegal. Inshallah, bald mein Money heller.